Friedrich der Große, 1712 bis 1786. Künstler, Feldherr, Reformer. Nur wenige Herrscher schaffen es, so viele verschiedene Facetten zu verbinden wie König Friedrich II. Von Preußen. Innerhalb weniger Jahrzehnte macht er aus einem reinen Agrarstaat eine der führenden Großmächte Europas. Er fördert Philosophie und Künste. Der Nachwelt bleibt er vor allem unter Namen wie der alte Fritz oder Friedrich der Große im Gedächtnis. Auf eine ruhmreiche Regentschaft deutet, abgesehen von der königlichen Abstammung, zunächst wenig hin, als Friedrich am 24. Januar 1712 in Berlin geboren wird. Sein Vater, Friedrich Wilhelm I., trägt den Beinamen der Soldatenkönig. Entsprechend streng ist die Erziehung. Der König erwartet von seinem Sohn, was er auch von seinen Soldaten einfordert: Härte, eiserne Disziplin und unbedingten Gehorsam. Der junge Friedrich aber ist ein Freigeist, der sich für Musik, Literatur und Philosophie interessiert. Vor allem die Idee der Aufklärung, die im Gegensatz zum absoluten Herrscherverständnis seines Vaters steht, hat es ihm angetan. Immer wieder kommt es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Immer wieder müssen Höflinge und hohe Offiziere in letzter Minute eingreifen, wenn der Soldatenkönig so wütend auf seinen Sohn ist, dass er ihn umzubringen droht. Einmal würgt er ihn mit einer Vorhangkordel, ein anderes Mal geht er mit dem Degen auf den widerspenstigen Thronfolger los. Das Maß ist endgültig voll, als der junge Friedrich versucht, gemeinsam mit seinem Freund Hans Hermann von Katte aus dem Land zu fliehen. Die beiden werden ergriffen und in der Festung Küstrin inhaftiert. Das Kriegsgericht verhängte für Katte eine lebenslängliche Haftstrafe, sah sich im Falle des Kronprinzen aber zu einer Rechtsprechung nicht in der Lage und gab das Urteil in die Hände des Königs. Dem geht es offensichtlich darum, ein Exempel zu statuieren. Katte wird zum Tod durch das Schwert verurteilt. Die Hinrichtung soll unter dem Fenster der Zelle des Kronprinzen geschehen, sodass Friedrich mit ansehen muss, wie der Freund hingerichtet wird. Er selbst möge nach dem Wunsch seines Vaters in sich gehen, Gott recht von Herzen um Vergebung bitten für die schwere Sünde, die er begangen und Leute mitverführet, von denen nun einer sein Leben lassen müsse. Nach diesem Erlebnis lenkt der Aufmüpfige ein und widmet sich trockenen Studien wie der Landwirtschaft und der Militärtechnik. Die Strenge des absolutistischen Vaters hat scheinbar gesiegt. Aber eben nur scheinbar, denn neben den Staatsgeschäften kümmert sich Friedrich weiter um seine große Liebe, die Kunst. Nach dem Tod des strengen Vaters im Jahr 1740 übernimmt er im Alter von 28 Jahren als Friedrich II. Den Thron. Einige seiner liberalen Ideen setzt er in der Folgezeit um. So gewährt er seinen Untertanen weitgehende Religionsfreiheit. In Berlin stehen katholische und protestantische Kirchen nebeneinander. Das ist in vielen anderen Reichen des 18. Jahrhunderts undenkbar. Ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden, lautet das Motto des Herrschers. Egal ob Katholik oder Protestant, viel wichtiger ist, dass die Untertanen loyal zu ihm stehen. Auch in der Landwirtschaft denkt Friedrich modern. Im großen Stil lässt er eine neuartige Pflanze aus Amerika importieren, die Kartoffel. Innerhalb weniger Jahre löst diese Knolle das bis dahin angebaute Getreide auf vielen Feldern des Königreiches ab. Friedrichs Kalkül: Die Kartoffel ist nahrhaft und braucht vergleichsweise wenig Pflege. Die Ernährung der Bevölkerung ist somit sichergestellt. In anderen Punkten scheitert Friedrich. So will der junge König beispielsweise die Leibeigenschaft der Bauern abschaffen, die in seinen Augen der Sklaverei gleicht. Doch damit kommt er nicht durch. Die adeligen Grundbesitzer wehren sich erbittert gegen diese Idee. Schließlich werfen viele ihrer Güter nur deswegen große Gewinne ab, weil sie von Leibeigenen bewirtschaftet werden. Und mit dem Adel kann es sich Friedrich nicht verscherzen. Denn er stellt die überwältigende Mehrheit der Offiziere seiner Armee, dem wichtigsten Instrument der königlichen Machtpolitik. In diesem Zusammenhang stößt Friedrich dann auch selbst an die Grenzen der menschenfreundlichen Ideen der Aufklärung. Jeder männliche Preuße ist in den Augen des Herrschers ein potenzieller Soldat, und diese Soldaten haben in erster Linie zu gehorchen. Die Strategie des Königs, in der Schlacht auf unbedingte Offensive zu setzen, funktioniert nur mit einer Armee, die wie eine Maschine agiert. Entsprechend hart ist der Drill, mit dem die Truppen schikaniert werden. Friedrich ist sich seiner Härte in diesem Punkt völlig bewusst. Die Soldaten müssen durch die härteste Gewalt an die Fahne gebunden werden, schreibt er. Aus dem feinsinnigen Knaben ist ein eiskalter Eroberer geworden, der jede Schwäche seiner Gegner erbarmungslos ausnutzt. Eine innenpolitische Krise Wiens ist für ihn die Gelegenheit, im österreichischen Schlesien einzumarschieren. Mit diesem Schritt will Friedrich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schlesien ist reich an Rohstoffen, wie beispielsweise Kohle, und verfügt über einen fruchtbaren Ackerboden. Außerdem ist die neue Grenze leichter gegen Feinde zu verteidigen. In zwei Kriegen wird Schlesien dem wachsenden Preußen erst einverleibt und dann verteidigt, als die Österreicher versuchen, die Provinz zurückzuerobern. Doch damit ist der Machthunger Friedrichs noch lange nicht gestillt. Im Sommer 1756 erobert die preußische Armee das benachbarte Sachsen. Friedrich hat erfahren, dass sich Österreich, Frankreich und Russland gegen ihn verbündet haben. Die Großmächte planen, Preußen anzugreifen und aufzuteilen. Diesem Vorhaben will Friedrich zuvorkommen und beginnt einen Krieg, der 7 Jahre dauern und mehr als 1 Million Menschenleben fordern wird. Die Voraussetzungen sind denkbar ungünstig. Frankreich, Österreich und Russland sind die führenden Landstreitmächte Europas. Sie haben 20-mal mehr Einwohner als Preußen und 3-mal so viele Soldaten. Auf der Seite Preußens steht mit England eine Nation, die zwar eine mächtige Marine besitzt, aber kaum ein nennenswertes Heer. Dennoch erweist sich dieses Bündnis als wertvoll. Die englische Flotte sichert Friedrich regelmäßigen Nachschub an Waffen und Nahrungsmitteln und hält die Ostsee für preußische Schiffe frei. Außerdem binden die Briten französische Soldaten in Übersee. Denn während die größten und blutigsten Schlachten zwischen riesigen Armeen in Europa geschlagen werden, ringen England und Frankreich in Übersee in grausamen Guerillakriegen um die Vorherrschaft in den Kolonien. In Nordamerika und in Indien setzen sich nach einem jahrelangen Hin und Her des Kriegsglücks die Engländer durch. Frankreich stürzt nach dieser Schmach in eine innenpolitische Krise. Das wiederum schwächt die französischen Truppen auf den Schlachtfeldern Europas und legt schließlich in Paris den Grundstein für die Französische Revolution. In den 7 Jahren, in denen Friedrich Krieg gegen die übermächtigen Nachbarn führt, steht Preußen oft mit dem Rücken zur Wand. Die anfänglichen Erfolge sind nicht von langer Dauer. Oft kommen die Soldaten gar nicht zum Kämpfen, weil sie in Gewaltmärschen von einem Brandheer zum nächsten eilen müssen. Doch in den wirklich entscheidenden Momenten hat Friedrich Glück. Als die Schlacht von Kunersdorf gegen russische und österreichische Truppen in einer verheerenden Niederlage endet, rettet ihn ein junger Offizier in letzter Minute davor, in die Hände der Feinde zu fallen. Damit bleibt dem König die Schmach der Gefangenschaft erspart, die für Preußen das Ende bedeutet hätte. Zum Aufatmen jedoch hat Friedrich kaum Zeit. Immer mehr Gebiete seines Reiches werden von den Feinden in Beschlag genommen. Im Jahr 1760 besetzen russische Einheiten Berlin. Auch die Verbündeten lassen ihn im Stich. Nach dem Sieg in Nordamerika stellen die Engländer die Unterstützung für Preußen ein. London hat das Gefühl, im Krieg um das europäische Festland nichts gewinnen zu können. Damit steht Preußen völlig allein da. Die Armee ist ausgeblutet, der Staatshaushalt steuert auf den Ruin zu, die Bevölkerung hat die ständigen Feldzüge satt. Die endgültige Niederlage scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Selbst siegreiche Schlachten, in denen Friedrich mit geschickter Strategie über die Übermacht der Feinde triumphiert, schieben das unausweichliche Debakel nur auf. Lediglich ein Wunder könnte den König retten, so scheint es. Und das Wunder geschieht. Im Januar 1762 stirbt die russische Zarin Elisabeth. Ihr Nachfolger Peter III. Ist zum Ärger des russischen Adels seit Jahren ein glühender Bewunderer Friedrichs und ist deshalb schnell gewillt, mit dem preußischen Herrscher einen Sonderfrieden zu schließen. Plötzlich hat Friedrich noch einmal die Luft für eine letzte Anstrengung. Mit allen verbliebenen Reserven sucht er die Entscheidung und schlägt die Armee Österreichs in der Schlacht von Freiberg. Preußen ist gerettet und hat sich einen Platz unter den europäischen Großmächten gesichert. Seine Bewunderer nennen den König von Stund an den Großen. Der Nachwelt hinterlässt Friedrich neben einem vergrößerten Staatsgebiet auch ein steinernes Erbe, seine Residenz in Potsdam. Ihr Name ist Programm. Sans Souci soll die Anlage heißen, zu Deutsch frei von Sorgen. Dem König ist der überkommene Prunk des Barock seit seiner Jugend ein Greuel. Außerdem kommen repräsentative und protzige Schlossanlagen nach dem Vorbild von Versailles allmählich aus der Mode. Deswegen will er sich ein Anwesen nach seinen Vorstellungen erschaffen. Im Jahr 1745 verfügt der König, dass in Potsdam ein entsprechendes Ensemble zu bauen sei. Grundlage für Sanssouci sind Skizzen, die der Regent selbst entwirft. Im Mittelpunkt steht ein Bau, der eine Art terrassierten Weinberg krönt. Noch ein paar Jahre zuvor war dieser Hügel völlig kahl. Friedrichs Vater hatte den Wald rund um Potsdam abholzen lassen, um mit den Bäumen die Befestigungsanlagen der Stadt auszubauen und freies Schussfeld für seine Kanonen zu haben. Friedrich dagegen begrünt die Anlage und lässt die Sümpfe der Umgebung weitgehend trockenlegen. Dort sollen Felder und ein großer Gemüsegarten entstehen. Er legt Wert darauf, die Landwirtschaft in die Pläne für das neue Schloss einzubeziehen. Nach dieser Vorgabe beginnt der Architekt Georg Wenceslaus von Knobelsdorff mit den Entwürfen. Er sieht unter anderem einen Sockel für das Schloss vor, wodurch das Gebäude größer wirken soll. Doch der König ist damit nicht zufrieden und streicht den Sockel aus den Plänen. Die Anlage soll eben nicht wuchtig, sondern möglichst bescheiden und ländlich erscheinen. Nach nicht einmal 2 Jahren Bauzeit wird Sanssouci am 1. Mai 1747 eingeweiht. Genau rechtzeitig, denn der König will dort die Sommermonate verbringen. Für die Zeitgenossen ist der Bau eine Sensation. Das Schloss hat gerade einmal 12 Zimmer, für damalige Verhältnisse als Residenz eines Königs, also extrem bescheiden. Obwohl Preußen regelmäßig jahrelange Kriege führt, ist davon zumindest in der Architektur nichts zu spüren. Die Zimmer sollen Leichtigkeit ausstrahlen. Gespräche im Speisezimmer von Kunst, Literatur, Musik und Philosophie geprägt sein und nicht von Waffen und Soldaten. Friedrich liebt es, sich mit den großen Denkern seiner Zeit auszutauschen. Der französische Philosoph Voltaire verbringt 3 Sommer in Potsdam und ist regelmäßiger Gast und Gesprächspartner an der Tafel des Regenten. Friedrich lässt außerdem fast täglich Musiker auftreten, komponiert und spielt auch selbst mit. Einen typischen Auftritt verewigt später der Maler Adolf von Menzel in seinem berühmten Bild »Das Flötenkonzert von Sanssouci«. Mit zunehmendem Alter verlässt Friedrich die Residenz immer seltener. Außerdem verschwinden viele seiner ursprünglichen Ideale hinter einer zunehmend autoritären Politik. Kritiker schickt er ins Exil oder ins Gefängnis. Am Ende überwirft er sich sogar mit seinem alten Freund Voltaire und lässt ihn kurzzeitig verhaften. Sanssouci, Schloss sorgenfrei, wird zur Festung eines Königs, der sich fast zu einem Einsiedler entwickelt. Berlin, das Zentrum des Preußischen Reiches, rückt immer mehr in den Hintergrund. So sehr verliebt er sich in die Abgeschiedenheit von Potsdam, dass er für den Fall seines Todes verfügt, dort auch begraben zu werden. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp, ohne Prunk. Ich will weder geöffnet noch einbalsamiert werden, ordnet er an. Man bestatte mich in Sanssouci, auf der Höhe der Terrassen in einer Gruft, die ich mir habe herrichten lassen. Sterbe ich in Kriegszeiten oder auf der Reise, soll man mich am ersten besten Ort beisetzen und im Winter nach Sanssouci bringen. Am 17. August 1786 schließlich ist es ihm vergönnt, an seinem Lieblingsplatz, in seinem Lehnsessel mit Blick über die Hügel von Potsdam, zu sterben. Doch es soll mehr als 200 Jahre dauern, bis Friedrich seine letzte Ruhe in den Weinbergen von Sanssouci findet, denn sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Lässt den Leichnam zunächst in der Potsdamer Garnisonskirche beisetzen. Und erst nach mehreren Umbettungen findet der Sarg Friedrichs des Großen im Jahr 1991 in einer Gruft in der obersten Weinbergterrasse seinen Platz. Seinem Nachfolger hinterlässt Friedrich ein Preußen, das so mächtig ist wie nie zuvor in seiner Geschichte. Friedrich der Große hat es geschafft, aus einem kleinen Land eine Großmacht zu machen, die aus dem Konzert der anderen Reiche Europas nicht mehr wegzudenken ist. Die preußische Armee, wegen ihrer Disziplin und Schlagkraft gefürchtet, bleibt das wichtigste Machtinstrument des Königreiches. Seine früheren Freunde, Künstler und Philosophen werfen Friedrich allerdings Verrat an seinen Jugendidealen vor. Sie klagen, der einstige Feingeist habe sich in einen eiskalten Despoten verwandelt, der jeden Andersdenkenden ins Gefängnis wirft. Doch politisch hat der König ein Kunststück geschafft. Drohende Niederlagen hat er in glänzende Siege verwandelt und die Grundlage geschaffen, auf der seine Nachfolger Preußen zum stärksten Land im Deutschen Reich aufbauen können. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass knapp 100 Jahre nach Friedrichs Tod ausgerechnet der preußische König nach der Neugründung des Reiches deutscher Kaiser wird.